Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Seminar. Marx, Commons und Internet versuche ich zu verbinden und eine Skizze zu entwerfen, wie man sich eine freie Gesellschaft, ich nenne sie Kommunismus von Commons, vorstellen kann. Folgende Struktur habe ich mir überlegt. Ihr könnt ja alle programmieren, oder? Das erwarte ich jedenfalls. Kann man ja als junger Mensch heute. Init, Main, Exception und Finally ist meine Struktur. Ich fange an mit dem, was Karl Marx über historische Epochen gesagt hat. Warum? Das wird hoffentlich deutlich werden. Dann mein Hauptteil handelt von der Ware. Dann gibt es eine Ausnahme, die es heute schon gibt, deswegen Exception, eine Ausnahme einer besonderen sozialen Form der gesellschaftlichen Organisation von Produktion, nämlich die Commons. Darüber werde ich sprechen. Und schließlich, das ist eher so ein Ausblick, wie kann man sich das als gesamtgesellschaftliche Verallgemeinerung vorstellen? Fangen wir also an mit Marx. Ist ja ein Marx-Kurs, ihr habt ja alle Marx gelesen, nehme ich an. Aber mal so ein bisschen. Ein bisschen. Aber mal sehen, ob die Zitate dabei sind. Ich fange mit diesem Zitat an aus den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie. War so ein Notiz-Skribbelbuch sozusagen, wo er so ein bisschen rumgesponnen hat. Ist ja erst sehr spät veröffentlicht worden, dieses Buch, und deswegen aber besonders spannend, weil er da so nach vorne gedacht hat, zum Beispiel in diesem Zitat. Persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, zuerst ganz naturwüchsig, sind die ersten Gesellschaftsformen, in denen sich die menschliche Produktivität nur in geringem Umfang und auf isolierten Punkten entwickelt. Persönliche Unabhängigkeit, auf sachlicher Abhängigkeit gegründet, ist die zweite große Form, worin sich erst ein System des allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsels, der universalen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse und universeller Vermögen bildet. Freie Individualität, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktivität als ihres gesellschaftlichen Vermögens, ist die dritte Stufe. Also wir finden hier eine Historisierung, die Marx vornimmt. Ich sage mal so ganz grob, alle vormodernen Gesellschaften in dem ersten Block. Der Kapitalismus, habt ihr sicher erkannt, im zweiten Block. Und schließlich so das, was Marx als Vorstellung von einer kommunistischen Gesellschaft, war ja Mitverfasser des Kommunistischen Manifests, sich vorstellte, in dem dritten Block. Wir versuchen uns daran zu erinnern im Folgenden. Ich habe mal die für mir wichtigen Punkte herausgehoben. Also persönliche Abhängigkeitsverhältnisse ist das Kennzeichen der gesellschaftlichen Vermittlung vormoderner Gesellschaften. Da stand immer jemand und der hat sozusagen persönlich Druck, Gewalt, Unterdrückung ausgeübt. Auf das Grüne im zweiten Block gehe ich gleich ein. Persönliche Unabhängigkeit auf sachliche Abhängigkeit gegründet. Klingt ja erstmal komisch. Und freie Individualität und universelle Entwicklung, da will ich hin. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem persönliche Unabhängigkeit. Klar, das kennen wir. Wir sind persönlich unabhängig unter unseren Verhältnissen. Aber er kombiniert das jetzt mit auf sachliche Abhängigkeit gegründet. Was meint er jetzt mit diesem ja irgendwie widersprüchlich klingenden? Also entweder sind wir unabhängig persönlich oder wir sind abhängig. Wie denn jetzt? Entweder oder beides. Marx sagt beides. Wie kann man das verstehen? Und damit steigen wir jetzt ein in die Ware. Man kann das nämlich verstehen, wenn man sich anguckt, was die Ware ist. Landläufig, im Alltag wird als Ware das genommen, was im Regal liegt und ein Preisschild hat. Das ist die Ware. Aber Marx hat natürlich da ein bisschen tiefer drüber nachgedacht. Und das Zitat, weiß ich nicht, ob ihr das hattet, das ist der erste Satz im Kapital, der allererste Satz. Immerhin. Kennt ihr? Der Reichtum der Gesellschaften, in welcher kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung, also das, was im Regal liegt, die einzelne Ware als seine Elementarform. Seine, der Reichtum. Nicht? Der Reichtum hat eine Elementarform, eine Mikroform. Die kleinste Einheit unserer gesellschaftlichen Vermittlung, die Ware. Elementarform, so nennt Marx das. Ein ziemlich genialer Satz, weil er nämlich von dort aus dann den Kapitalismus entfaltet. Und zwar logisch. Er sagt erstmal, was sehen wir? Die Ware. Was ist das jetzt? Und dann fängt er an, das aufzudröseln. Das mache ich jetzt hier nicht. Sonst würden wir überhaupt nicht fertig werden. Aber ein paar Skizzen will ich trotzdem machen, die fürs Verständnis der Commons wichtig sind. Man versteht die Commons dann, wenn man versteht, was die Ware ist. Und umgekehrt. Getrennte Privatproduktion. Im Kapitalismus produzieren die Produzenten getrennt voneinander. Die sprechen sich in der Regel, nicht, vielleicht kooperieren sie auch, aber in der Regel sprechen sie sich nicht ab. Und sie produzieren so unterschiedliche Sachen wie Ökotourismus, Bomben, Computer und Kinderwagen. Nun produzieren wir in der Regel ja nicht mehr, wie in vormodernen Gesellschaften, für uns selbst Subsistenz, sondern zu 99,999% für andere. Wie kommt jetzt aber das, was der eine produziert und die andere braucht, zueinander und umgekehrt? Das nennt man die Frage nach der gesellschaftlichen Vermittlung. Den Begriff werdet ihr von mir öfter hören. Gesellschaftliche Vermittlung ist die Frage danach, wie kommt das, was die einen produzieren und die anderen brauchen, zueinander. Das ist gesellschaftliche Vermittlung. Das muss irgendwie geregelt werden. Und wie passiert das im Kapitalismus? Wisst ihr alle, durch Tausch. Der Tausch ist aber kein Tausch, auch wenn die Ökonomie, insbesondere die in Bonn, denkt, es handelt sich um ein quasi mit einem Medium Geld vermittelten Tausch von Gebrauchsgütern. Ist das nicht der Fall? Gebrauchsgüter werden nicht getauscht, auch nicht über ein Medium dazwischen. Sondern, und jetzt kommt der Witz sozusagen, auf den ich hinaus will, getauscht werden Waren. Das heißt, die Gebrauchsgüter verwandeln sich jetzt in etwas Besonderes, nämlich sie werden, um getauscht werden zu können, alle reduziert auf ihr Warensein. Und dieses Warensein hat jetzt zwei Seiten. Das ist der Äquivalententausch, nicht? Der führt schon darauf hin. Hat zwei Seiten. Die Ware verdoppelt sich jetzt sozusagen. Sie ist nämlich einerseits unten. Ja, immer noch das nützliche Ding, also diese konkrete Bombe, die ich mal brauche, um einen Anschlag zu verüben. Na, es gibt ja illegale Märkte, kann man alles kaufen. Oder Staaten beauftragen, Firmen, die es zu produzieren. Oder Kinderwagen oder was auch immer. Die sind nützlich. Nützlich ist kein wertender Ausdruck, sondern sie werden einfach gebraucht. Auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, wie wird die gesellschaftliche Vermittlung erzeugt? Und die wird nun nicht über ihr Nützlichkeitssein erzeugt, nicht über das Gebrauchtwerden erzeugt, diese gesellschaftliche Vermittlung, sondern über ihr Wertsein. Das Wertsein kommt aus dem Äquivalententausch, das heißt, es werden immer Gleiche verglichen. Marx sagte, die Menschen, die tun das jeden Tag, aber sie wissen es nicht. Und er versucht das zu entschlüsseln und begreiflich zu machen. Wie kann nun etwas, was eigentlich sinnlich verschieden ist, gleichgemacht werden? Wie kann es reduziert werden? Naja, es wird reduziert auf sein Wertsein. Das wisst ihr, habt ihr sicherlich drüber gesprochen. Das Wertsein ist letztlich der dahinterstehende gesellschaftlich durchschnittliche Aufwand, der da drin steckt, die Arbeit. Darauf will ich gar nicht eingehen. Mich interessiert nur dieser Doppelcharakter der Ware, wie Marx es nannte. Der ist wichtig, weil nämlich jetzt diese Spaltung, die übrigens Marx den Springpunkt seiner ganzen Theorie nannte, der Springpunkt, um den sich alles dreht. Wenn man den nicht kapiert, dann kapiert man Marx nicht. Und wenn man den nicht sehen will, dann redet man permanent an politischer Ökonomie und erst recht an Kritik der politischen Ökonomie vorbei. So wie 99% der Ökonomie, die wir an der Universität lernen können. Die denken nämlich, da werden sinnliche Güter getauscht. Marx sagt aber, die Ware, das ist ja immerhin ein Ding, aber die Ware hat zwei Seiten. Wenn sie auf dem Markt zirkuliert und getauscht wird, äquivalent getauscht wird, dann wird sie auf ihr Wertsein reduziert. Wenn sie aber gebraucht wird oder auch wenn sie produziert wird, dann geht es um die konkrete Nützlichkeit, um die Sinnlichkeit, um die technischen Eigenschaften und so weiter. Da stecken jetzt zwei Logiken in diesen Kreisen, stecken jetzt zwei unterschiedliche Logiken drin. Auf der Seite der Nützlichkeit geht es mir ja darum, als Konsument, Konsumentin, darum, am Ende will ich eine bestimmte Ware haben. Wie kriege ich die? Kriege ich über Geld. Wie komme ich an Geld ran? Indem ich eine Ware verkaufe. entweder indem ich eine von mir produzierte Ware verkaufe oder indem ich mich bzw. meine Arbeitskraft als Ware verkaufe. WGW. Das passiert auf der Seite der sinnlichen, konkreten, gebrauchswertorientierten Zirkulation. Auf der Seite der gesellschaftlichen Vermittlung ist nun die Logik eine andere. Ausgangspunkt ist, klassisch gesprochen in Termini der Ökonomie, die Investition. Also Geld wird zu Kapital, in dem es investiert wird, es werden Waren produziert und am Ende kommt wieder Geld raus. Wäre ja alles kein Problem, wenn dieser obere Kreislauf GWG heißen würde. Heißt er aber nicht, sondern der heißt GWG-Strich. Also am Ende kommt und muss kommen immer mehr Geld raus, als reingesteckt ist. Warum? Ist jetzt hier ausgeblendet, aber denken wir mit und wisst ihr, weil das in Konkurrenz stattfindet. Wenn der eine Produzent nicht danach trachtet, mehr Geld herauszubekommen, was er nämlich braucht, um in der neuen Runde wieder investieren zu können, um die Produktion verbilligen zu können, wenn er oder sie das nicht tut, dann macht es eben der Konkurrent oder die Konkurrentin. Und dann ist eben diese Fabrik schnell weg vom Markt. Schumpeter nannte das die kreative Zerstörung. Weil das macht immer Platz auch für Neues. Deswegen ist Kapitalismus unglaublich innovativ. In einem bestimmten Rahmen. In einem bestimmten Rahmen. Nämlich immer nur in dem Rahmen, der verkaufbar ist. Man könnte auch sagen, der ist unglaublich destruktiv. Er ist gleichzeitig innovativ und destruktiv. Seine Innovativität besteht darin, dass er unglaublich viel zerstört, weil er nämlich beim Ware produzieren alles, was die Kosten steigert, ausschließen muss, exkludieren muss, externalisieren muss. Externalisierung. Um die Ware zu verbilligen. Das heißt, Umwelt, Arbeitsbedingungen, globales Klima kostet zu viel. Kann sich der einzelne Produzent, die einzelne Produzentin nicht leisten. Also muss der Staat im Nachhinein kommen. Und das Regeln ist jetzt hier nicht unser Thema. So, Wert ist der Maßstab des Tausches. Ich hatte es schon gesagt. Und der Witz ist jetzt, dieser Wert ist nicht ein Verhältnis zwischen den Personen, sondern ein Verhältnis zwischen den Sachen, also zwischen den Waren. Die werden miteinander gesamtgesellschaftlich, ihr müsst euch das wie ein Riesennetz vorstellen, die werden alle miteinander ins Verhältnis gesetzt. Und das war der Kreis, der obere Kreis, nicht die gesellschaftliche Vermittlung, aber es gibt ja noch den unteren. Das heißt, natürlich sind das Menschen, die das tun und die stehen jetzt auch miteinander in Verbindung. Aber indirekt. Die gehen jetzt nicht dahin und sagen, was brauchen wir denn, was haben wir denn für Bedürfnisse? Ach, das und das, dafür können wir ja das und das produzieren, machen wir das einfach. Sondern sie produzieren, bringen es zum Markt und hoffen, dass es sich verkauft. Und dann findet die gesellschaftliche Vermittlung statt. Die Produkte kommen also zu denen, die sie brauchen, irgendwie, von denen, die Geld haben. Und darüber wird eine soziale Beziehung zwischen, möglicherweise sogar zwischen Leuten hergestellt, die wir gar nicht kennen. Die ihr nicht kennt. Wenn ihr in den Laden geht, ein T-Shirt kauft, dann baut ihr eine soziale Beziehung zu den Kindern auf, die dieses T-Shirt in Vietnam hergestellt haben. Ihr wisst es nicht, aber ihr tut es. Ihr könnt nichts dafür. Ihr wollt das vielleicht gar nicht, dass diese Arbeitsbedingungen so sind, aber die gesellschaftliche Produktion ist so organisiert. Das heißt, die soziale Beziehung, die ihr habt, aber nicht seht, ist eigentlich ein sachliches Verhältnis. Nämlich über die möglichst billige Produktion von T-Shirts, zum Beispiel produziert in Vietnam oder in China oder sonst wo, die wir hier im Laden kaufen können. Dieses verrückte Verhältnis, dass soziale Beziehungen, die wir noch nicht mal sehen können, sich als sachliches Beziehung herstellen, nannte Marx den Fetisch, da habt ihr sicher auch drüber gesprochen. Aber ich will das nochmal vorlesen, weil das hat mit diesem Springpunkt zu tun. Springpunkt war ja diese zwei Seiten der Ware und diese zwei Seiten der Ware, die sind nun nicht sozusagen gleichberechtigt, sondern die Seite der sachlichen gesellschaftlichen Vermittlung ist die dominante Seite in diesem Doppelverhältnis. Und deswegen bestimmt die unsere sozialen Beziehungen. Also Marx sagt, Gebrauchsgegenstände werden überhaupt nur Waren, weil sie Produkte voneinander unabhängiger Privatarbeiten sind. Das war Punkt 1, die unabhängig voneinander betriebenen Privatarbeiten. Deswegen werden die Produkte Waren, weil sie getauscht werden müssen. Die Privatarbeiten bestätigen sich in der Tat erst als Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, Arbeitsteilung steckt da drin, durch die Beziehungen, worin der Austausch, die Arbeitsprodukte und vermittels derselben, also der Sachen, die Produzenten versetzt. Die Gliederung entsteht durch den Austausch, das ist eine sachliche Beziehung und darüber werden die Produzenten und man kann auch sagen die Konsumenten in ein Verhältnis zueinander versetzt. Den Letzteren, also den Produzenten, erscheinen daher, es kommt wieder so ein grandioses Teilstück, erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten. Die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten. Also es sind zwar Privatarbeiten, sagt Marx damit, aber sie werden natürlich nicht isoliert voneinander, weil wir leben ja alle in der Gesellschaft, sondern sie sind Teil der gesellschaftlichen Beziehungen. Also sie erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind. Das heißt, nicht unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen, nicht die treten in Verhältnisse in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse stellen sich über die Sachen her und die persönlichen Verhältnisse stellen sich über diese sachlichen Verhältnisse her. Die sind davon abhängig. So, jetzt möchte ich das quasi zusammenfassen, die Problematik auf den Punkt bringen. Erstens, sachliche Zusammenhänge bestimmen das ökonomische Handeln. Das ist das, was Marx den Fetisch nannte. Zweitens, den sachlichen Zusammenhängen wohnt eine Eigenlogik inne, die sich unabhängig und sogar gegen unser Wollen verselbstständigt hat. Gegen unser Wollen. Es gibt eine ganze Industrie gegen unser Wollen. Organisation. Die nennt man Nichtregierungsorganisation, NGOs. Das sind die Organisationen, die was anderes wollen und versuchen, das innerhalb dieser Logik zu machen. Wenn ich so spreche, meine ich das nicht zynisch oder abwertend, sondern ich meine es analytisch. Es gilt zu begreifen, dass wir innerhalb der Logik handeln müssen auf eine Weise, die wir nicht wollen. Und dann gibt es auch noch welche, die sagen, ja, wir müssen zum Beispiel anders konsumieren. Viele NGOs beschäftigen sich mit dem Thema, wir müssen anders konsumieren, um die Verhältnisse zu verändern. Ich sage, nichts gegen anderes konsumieren, aber es verändert die Verhältnisse nicht. Weil die Verhältnisse von sachlichen Zusammenhängen bestimmt werden, eben nicht von der individuellen Entscheidung, was ich konsumiere. Alright, also das ist das Problem. Hinter unserem Rücken geht etwas ab, und zwar ziemlich verrückt ab, was sich so verselbstständigt hat, dass noch nicht mal mehr die Politikerinnen und Politiker darüber die Verfügung haben. Nicht, wenn ich im Fernsehen den Draghi sehe, was der wieder verkündet, dann denke ich immer, der ist völlig durchgeknallt. Aber er ist auch letztlich nur in dieser Logik befangen und schüttet jeden Monat, glaube ich, 60 oder 80, ich weiß nicht mehr wie viel, Milliarden in den einfach so aus. Und jetzt wird ja auch schon Helikoptergeld diskutiert, sozusagen Geld abwerfen, damit einfach so die Leute wieder konsumieren. Es funktioniert nicht. Krasses Krisensymptom. Anderes Thema, warum haben wir eigentlich so eine krasse Krise, die nicht weggehen will? So, mein Punkt ist aber, die Wurzel liegt sehr tief, ich habe es schon angedeutet. Sie liegt nicht ursächlich, sondern sie erscheint dort. Sie liegt aber nicht ursächlich beim Zins. Da gibt es Leute, die reden von den Zinsen und das wäre das Wurzel des Übels. Quatsch. Liegt nicht beim Profit. Liegt nicht bei der Verwertung, nicht beim Kapital, nicht beim Geld, nicht beim Wert, nicht beim Tausch, weil das sind alles abgeleitete Formen von gesellschaftlichen Verhältnissen, die auf die Ware zurückgehen und die geht letztlich zurück auf die Privatarbeiten. Das heißt, wenn wir eine freie Gesellschaft wollen, ich will eine, dann müssen wir uns mit einer anderen Form, ein Ersatz sozusagen, eine andere Form der gesellschaftlichen basalen Vermittlung beschäftigen. Das heißt, eine Alternative zur Ware. Weil die Ware ist die kernsoziale Form unserer Art und Weise, wie wir unsere Lebensbedingungen herstellen. Das ist der Kern. Getrennte Privatproduktion. Das ist jetzt meine Überleitung zu den Commons. Jetzt wissen wir ungefähr, was die Ware ist. Was sind jetzt in Abhebung dessen die Commons? Also Commons als Elementarform. Ich spreche gleich von Elementarform. Das heißt, ich behaupte, das, was in Nischen heute entsteht, ich bringe gleich Beispiele, ist die Elementarform einer potenziellen allgemeinen Form, einer potenziellen Gesellschaft, die danach nach diesen Prinzipien funktionieren kann. Was sind Commons? Commons oder auf Deutsch wird manchmal das Wort Gemeingüter verwendet. Ich benutze das nicht, weil das ist problematisch. Gemeingüter, da steckt das Wort Gut drin und das hört sich so an wie die Dinger, die da so wie die Ware, weil viele denken bei Ware an das Brötchen und wenn ich sage Commons, dann denken viele an Wälder, Seen, Weiden und so weiter. Das ist richtig und falsch zugleich. Also es ist nicht total falsch, weil es geht um Ressourcen. Aber nicht nur um Naturressourcen. Mit Naturressourcen hat sich die Nobelpreisträgerin Eleanor Ostrom befasst. Die hat dafür den Wirtschaftsnobelpreis gekriegt und hat sich damit befasst, warum existieren Commons eigentlich noch? Die gibt es nämlich seit Hunderten von Jahren, gibt es in Bereichen Commons, die sich mit Naturressourcen, Wasser, Bewässerungssysteme und sowas beschäftigen. Warum haben die den Kapitalismus überlebt? Weil ihr wisst ja, Kapitel 24 von Band 1. Kapitel 24 heißt die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Man könnte auch die Überschrift austauschen und sagen, the enclosure of the commons. Also die Einhegung der Commons. Damals wurde den Menschen die natürlichen Grundlagen ihrer Existenz, die Commons, weggenommen. Die Weiden wurden eingezäunt, die Menschen wurden mit Gewalt vertrieben. Aber es gibt einige Bereiche, wo die Commons trotzdem überlebt haben. Aber man kann wirklich sagen, 99,9% haben nicht überlebt, sondern an die Stelle ist die Ware getreten. Also es gibt so eine Art archaische Urform, vormoderne Form von Commons, die überlebt haben. Die verbindet sich jetzt, und das ist die für mich interessante, mit neuen Commons. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Deswegen, wenn ihr Ressourcen seht, denkt nicht nur an Naturressourcen, sondern denkt auch an Wissen, Computer, Hardware, Transportsysteme, Kommunikation im allgemeinen Sinne. Das sind alles Ressourcen, die wir herstellen. Commoning ist jetzt das Wort für den sozialen Prozess. Geht auf Peter Linebaugh, USA-Historiker, zurück. Der hat gesagt, there is no commons without commoning. Also genau der Hinweis darauf, Commons sind nicht die Dinger, sondern es gibt Commons nur dann, wenn es drumherum einen sozialen Prozess gibt, die diese Commons organisieren. Zu sagen, Commoning ist der soziale Prozess, ist die Community, die sich selbst organisiert und Regeln gibt. Commoning. There is no commons without commoning. Und da kommt was bei raus, das sind die Produkte, ich nenne sie die Produkte. Das ist wichtig, wie wir gleich sehen werden, weil die Produkte können, ich hatte es eben schon gesagt, wieder Ressourcen werden. Also jetzt zu den vier Features der Commons, vier Features, die wir heute schon beobachten können. Beitragen statt tauschen. In den Communities, die Commons organisiert, wird nicht getauscht. Das ist ein ganz scharfes Kriterium. Heißt jetzt nochmal ökonomisch gedacht. Tausch ist ja der individuelle Abgleich von Schuld. Du gibst mir was und ich gebe dir was. Und dann soll es irgendwie passen. Und im Kapitalismus ist das mit Geld geregelt und das ist äquivalent und wert und dann 1 Euro ist 1 Euro. Das ist auf individueller Ebene. Und so wird die ganze Gesellschaft organisiert. Commons in heutiger Form heben das sozusagen auf die kollektive Ebene. Die sagen nämlich, es muss nur auf kollektiver Ebene geben und nehmen aufgehen, weil wir können nicht permanent mehr entnehmen, als wir geben oder produzieren. Aber das muss nicht auf individueller Ebene so sein, sondern es kann auf der Ebene der Gemeinschaft so sein. Das ist heute auch schon möglich. Deswegen beitragen statt tauschen. Eine Beitragslogik in Commons. Wenn man das noch auf eine noch höhere Ebene hebt, Gesellschaft, kann man verstehen, dass so eine Gesellschaft auch funktionieren kann. Es muss nur im gesellschaftlichen Durchschnitt geben und nehmen aufgehen. Zweitens, Besitz statt Eigentum. Sehr wichtig. Alle Juristinnen und Juristen kennen das sofort. Steht auch im BGB drin, der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Der Unterschied ist, es gehört dir rechtlich. Und damit hast du die Möglichkeit, rechtlich andere von der Nutzung dieses Guts auszuschließen oder einzuladen. Und die Besitzerin oder der Besitzer besitzt es tatsächlich, hat also die materielle Verfügungsgewalt über die Sache. Bei dem Laptop war so ein Beispiel, ein ganz klassisches Beispiel ist der Unterschied zwischen Eigentümer einer Wohnung und Mieter, Mieter in einer Wohnung. Die Mieterin besitzt die Wohnung, der Eigentümer ist derjenige, der rechtlich darüber verfügt und notfalls alles gesetzlich geregelt, die Polizei holen kann, um die Leute rauszuschmeißen, wenn sie Miete nicht zahlen. Bei Commons ist das jetzt anders oder nicht anders, sondern der Fokus ist jetzt darauf, Besitzverhältnisse zu etablieren, die niemanden oder wenigstens in der Community, wir haben es ja mit Commons unter Bedingungen des Kapitalismus zu tun, die niemanden ausschließen kann. Wie geht das? Weil Eigentum ist eigentlich die Form, um andere auszuschließen. Es ist die Rechtsform, um andere auszuschließen. Wie geht das? Das geht auf verschiedene Art und Weise. Vielleicht gehe ich bei den praktischen Beispielen drauf ein. Oder eins nenne ich vorher. Freie Software. Oder Wikipedia. Nehme ich Wikipedia. Also ihr wisst, dass Wikipedia die Texte unter der Creative Commons License steht. Diese Lizenz basiert auf dem Eigentumsrecht, nämlich dem Immaterialgüterrecht. Da was sagt, du hast das Recht, andere von der Nutzung deines kreativen Guts auszuschließen. Und die Lizenz sagt nun, wenn du das Recht hast, andere auszuschließen, hast du auch das Recht, andere einzuladen und dann lädst du einfach alle ein. Und das ist die Regel, die in der Lizenz drin steht. Alle sind eingeladen und niemand ist ausgeschlossen. Das heißt, der Sinn der Lizenz, andere auszuschließen, wird unterlaufen. Das ist eine Möglichkeit, wie man auf Basis des Eigentums Besitzverhältnisse herstellt, die niemanden ausschließt, die sozusagen die Logik des Eigentums auf den Kopf stellt. Das ist in Commons sehr wichtig. Selbstentfaltung statt Selbstverwertung, da kommt es auf die Bedürfnisse an, was will ich tun, was brauche ich, statt zu gucken, was wird auf dem Markt verlangt, was kann ich verkaufen, wie kann ich mich am besten verkaufen. Und schließlich Selbstorganisation statt Fremdbestimmung, das ist für das Commoning sehr wichtig. Selbstorganisation bedeutet, wir als Community entscheiden, was und wie wir tun und lassen uns das nicht vorgeben. Der Markt ist die zentrale Fremdbestimmungsinstanz in unserer Gesellschaft. Der Markt sagt, jo, zu dem Preis kriegst du dein Produkt verkauft, oder der Markt sagt, nein, geht nicht. Ist ja auch wirklich so, es ist auch mal ganz schön in der Zeitung zu lesen, weil da lebt der Markt richtig. Der Markt sagt, und ich spreche auch so, der Markt sagt, der Markt tut dies und so weiter. Das nicht eine sachliche Instanz wird richtig sozusagen lebendig. Ja. Da kommt quasi der Fetisch auch sozusagen schon sinnlich zum Ausdruck. Der Markt sagt und tut und macht. Tut er ja auch wirklich, aber als sachliches Verhältnis. So, und jetzt kommt dieser Fall zurück, der mir wichtig ist, weil der nämlich die Basis für die Verallgemeinerbarkeit darstellt. Wenn das, was da rauskommt, nicht nur einfach verknuspert wird, sondern wieder genutzt wird als Ressource, dann sind Commons auch verallgemeinerbar, dann sind sie vernetzbar. Ja. Und jetzt ein paar Beispiele. Wikipedia habe ich genannt. Beitragen statt tauschen. Fablabs und Hackerspaces, Orte, wo Werkzeuge, Produktionsmittel stehen, um Dinge zu produzieren. Open Source Ecology, ein Projekt in den USA, die das Ziel haben, die 50 wichtigsten Produktionsmittel für eine lokale Gemeinschaft herzustellen, die man braucht, um ein kulturvolles Leben auf der Höhe der Zeit sozusagen zu führen und dafür alle nötigen Dinge selbst zu produzieren. Also die gehen so in Richtung Autarkie und Subsistenz, aber auf Hightech-Niveau. Gemeinschaftsgärten ist so ein Beispiel, wo sich Leute zusammenfinden und gemeinschaftlich gärtnern. Oder Wikispeed, ein Autoprojekt, kann man sich runterladen und nachbauen. Gibt es verschiedene Gruppen auf der ganzen Welt, die Autos produzieren, die sehr günstig im Kraftstoffverbrauch sind. Ich will jetzt nicht über Autos diskutieren, über die Frage von Mobilität und so weiter und so fort. Nur zeigen, dass es in allen Bereichen entsteht. Oder auch ein gutes Beispiel ist das Mietshäuser-Syndikat. Das ist wieder ein gutes Beispiel für dieses Besitz statt Eigentum, weil die haben auch so eine trickreiche Konstellation von GmbH und Verein, glaube ich war es, gefunden, die sich gegenseitig so blockiert, dass verhindert wird, dass ein Haus, was im Mietshäusersyndikat entstanden ist, dass das auf den freien Markt kommt und zum Spekulationsobjekt wird. Es gehört ein für alle Mal den Mieterinnen, also den Besitzerinnen, aber die Eigentümerinnen, den gibt es natürlich auch, es gibt bei uns immer formale Eigentümer, die haben nicht die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt verkaufe ich das Haus oder so. Das geht nicht durch die Rechtskonstruktion. Oder noch ein Beispiel, jetzt wieder hier, Solawi Bonn, solidarische Landwirtschaft. Zum Beispiel sind Fotos von unserer Solawi, die wir hier haben, oder auch das aus Bonn, Lastenräder, eine sehr schnell wachsende Community von in dem Projekt mache ich auch mit. Okay, das waren nur so ein paar Impressionen, findet man in allen Bereichen. Was aber jetzt das Besondere an Commons? Und jetzt mache ich den Vergleich von Ware und Commons, nicht? Ich hatte ja gesagt, das ist die Kernform. Jetzt haben wir die alternative Kernform oder Elementarform. Was unterscheidet die beiden jetzt? Was unterscheidet die Ware von den Commons, von ihren Eigenschaften? Erstmal bei der Ware, konzeptuell, das kann man in der Wirtschaftswissenschaft sehen, ist der Homo economicus, der nutzenmaximierende Mensch, das konzeptuelle Elementarteilchen, von dem aus die ganzen Theorien und auch Rechenbeispiele dann aufgebaut werden. Während bei den Commons interessiert nicht nur ein Aspekt, sondern der ganze Mensch. Also die Commons sind, weil sie bedürfnisorientiert sind, niemals so, dass sie sagen, von dir interessiert mich nur deine Fähigkeit, Lasten zu heben, einen Computer zu programmieren, was weiß ich, Maschinen zu bedienen, sondern es geht immer darum, gemeinschaftlich Lösungen zu finden für die Dinge, die anstehen. Okay, was steht dahinter jetzt? Das sind ja nur Schlagworte. Nehmen wir mal den Unterschied zwischen formaler Gerechtigkeit und konkreter Besonderheit. Der Kapitalismus ist gerecht. Warum? Weil der Äquivalententausch ein gerechter Tausch ist, Wert gegen Wert. 1 Euro gegen 1 Euro. Im Mittel. Allerdings ist er auch sau ungerecht. Weil in diesen Wert geht, da bin ich nicht drauf eingegangen, Marx hat das aber gezeigt, geht die gesellschaftlich erreichte durchschnittliche Produktivität ein. Wenn eine Gesellschaft super produktiv ist, brauchst du sehr wenig Aufwand, um den Wert, der ein Durchschnittsergebnis ist, zu erzielen. Während Menschen, die auf einem sehr niedrigen Produktivitätsniveau arbeiten müssen, viel, viel mehr Aufwand brauchen. Sodass man real betrachtet dann vielleicht 1 Stunde gegen 8 Stunden tauscht. Die sind aber gleich viel wert, weil dahinter zwar der zeitliche Aufwand steht, aber der ist immer gemessen am gesellschaftlichen, das heißt heute globaler Durchschnitt. Faktisch findet also bei einem äquivalenten Tausch global gesehen ein realer Transfer von geschaffenen Gütern in die Zonen der höheren Produktivität statt. Das ist natürlich sau ungerecht. Hat aber mit diesem Auseinanderfallen dieser beiden Dimensionen der Ware zu tun. Nicht diese sinnlich konkrete Warenebene, die ich nur da kann ich Nutzen, Essen, Genießen, und diese Ebene der gesellschaftlichen Vermittlung, was heute eine globale Vermittlung ist. Heißt auch, dass es sau schwer ist für Länder, die auf einem niedrigen Produktivitätsniveau arbeiten, Anschluss zu finden. Es gibt solche Beispiele und die wurden meistens hart erkauft, nämlich mit unglaublich niedrigen Löhnen, ganz schlechten Arbeitsbedingungen und so weiter. Die mussten quasi noch unter diesem Niveau versuchen zu arbeiten, was die Produktivität ihnen gegeben hat, um dann Aufträge an Land zu ziehen, weil die globale Produktion wandert immer dorthin, wo es am billigsten ist. Okay, also formale Gerechtigkeit kommt von dem formalen äquivalenten Tausch, daher kommt das. Aber tatsächlich ist formal gerecht immer ungerecht. Formal gerecht ist immer ungerecht. Auch bei den Commons wäre das so. Und deswegen machen die Commons das nicht so. Die sagen eben nicht, okay, wir haben hier 10 Stück, wir sind 10 Leute, jeder kriegt eins. Ist formal gerecht. Sinnlich, konkret, sozial gerecht, in Anführungsstrichen, wäre, wenn man guckt, okay, wir sind 10 Leute, wie sind denn die Bedürfnisse? braucht vielleicht jemand nichts von den 10 Dingern. Und jemand braucht viel, weil er oder sie noch Kinder hat oder wie auch immer, in einer schlechten Lage ist. Dann kann man das auch ganz anders verteilen. So. Genau. Das ist sozusagen das, was daneben steht, abstrakte Gleichheit versus empfundene Fairness. Weil das müssen, die anderen müssen schon irgendwie das Gefühl haben, okay, der nimmt sich jetzt eine Auszeit, aber danach trägt er wieder bei, oder sie. Es muss sich fair anfühlen. Es muss nicht im Einzelnen konkret abgerechnet werden, so wie wir das mit dem Geld so schön können, bis auf den Cent genau, sondern es muss sich richtig anfühlen, fair anfühlen. Und um diese Fairness herzustellen, müssen wir sehr viel miteinander reden und kommunizieren und gucken und uns kennenlernen und so. Während als Kunde interessiert ja nur, wie viel Geld du in der Tasche hast. Aber wenn du einen konkreten, wenn deine konkrete Besonderheit gewürdigt werden soll, dann musst du dich mit den Menschen, mit dem ganzen Menschen auseinandersetzen und das kann auch anstrengend sein. Das heißt, auch hier will ich jetzt nicht das eine in den Himmel heben und das andere nur verdammen. Die Wahrheit habe ich genug verdammt. Sondern wir müssen sehen, auch diese Beispiele von diesen Projekten arbeiten unter den gegebenen Bedingungen. Das heißt, die sind auch gezwungen zu überleben. Sind auch gezwungen zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Kommune du dir angeguckt hast, sind auch gezwungen zum Beispiel für den Markt zu produzieren. Diese soziale Ökonomie heißt, nach außen müssen sie ökonomisch sein, damit sie nach innen sozial sein können. Nach außen müssen sie die Zwänge des Marktes erfüllen, müssen sie die Produktivität bringen oder ihre Nische im Markt finden, um nach innen sozial sein zu können. Das gilt für alle Projekte, die irgendwas anderes wollen. Und ich finde wichtig, diesen Widerspruch, in dem wir da tätig sind, wenn wir sowas machen, zu sehen einfach. Nicht auszublenden und zu verherrlichen und zu sagen, alles schön und so weiter. Oder auch wegzublenden, dass wir es real mit Konkurrenzverhältnissen zu tun haben, in dem wir als Projekt stehen und so. Das ist eine hochgradig widersprüchliche Sache. Ich will es nicht idealisieren. Mir kommt es ja aber auf die Basisfeatures an, weil nämlich die für mich spannende Frage ist, okay, wir sind jetzt in Nischen und unter dominanten anderen Bedingungen, die anders ticken. Wenn wir das jetzt aber mal verallgemeinert denken, könnte sich das dann ganz anders darstellen? Könnte sich dann das super entspannt vielleicht darstellen? Das glaube ich nämlich. So, also Vermarktung, Vermittlung habe ich das jetzt mal gegenübergestanden. Jetzt kommen wir zur gesellschaftlichen Ebene. Und da fallen jetzt folgende Features auf. Bei der Ware haben wir es mit einer Ex-Post-Vermittlung zu tun. Ex-Post heißt im Nachhinein. Das heißt, es wird erst produziert, dann wird geguckt, wird es verkauft, wenn es nicht verkauft wird, wird es weggeschmissen. Ich habe gerade heute wieder einen Artikel oder ein Interview gelesen mit einem, der das Weggeschmissene dann aus dem Container holt und dafür vor Gericht gezerrt wird. Darf nicht sein. Weil dann nämlich die ganze Vermarktungslogik, wenn das alle machen würden, zusammenbräche. Also es wird im Nachhinein vermittelt. Dieses im Nachhinein ist total katastrophal letztendlich. Weil nicht geguckt wird und nicht geguckt werden darf und kann, was bedeutet meine Produktion für anderes, für die Umwelt, für andere Menschen. Sondern es muss nur geguckt werden, darf nur geguckt werden, was kommt am Ende für einen Preis raus, den ich auf den Markt bringe. Im Nachhinein muss dann auch aufgeräumt werden. Die Umweltschäden geschehen erst und dann kommen die Gesetze, die sie vielleicht regulieren sollen. Die Zerstörung der Ozonschicht kam zuerst, dann wurde sie reguliert. Ein erfolgreiches Beispiel übrigens. Man hat jetzt gemessen, dass tatsächlich die Maßnahmen etwas gebracht haben. Also es ist nicht so, dass gar nichts ginge. Aber jetzt haben wir es mit CO2 zu tun. In der Größenordnung ein viel umfangreicheres Problem. Ob wir das noch in den Griff kriegen, wir wissen es nicht. Sieht nicht gut aus. Sieht gerade nicht so gut aus. Also, im Nachhinein wird vermittelt, bei den Commons im Vorhinein, da kommen die möglicherweise auch, oder sogar sehr sicher, unterschiedlichen Bedürfnisse zuerst auf den Tisch. Und dann wird geguckt, okay, wir wollen die Bedürfnisse befriedigen, aber wir wollen das nicht auf eine Weise machen, die die und die und die Nachteile hat. Nochmal, wieder unter unseren heutigen Bedingungen dominanter kapitalistischer Umgebung, sind das super harte Konflikte, die da entstehen können. Ein Beispiel aus der solidarischen Landwirtschaft ist, du bist letztendlich als solidarische Landwirtschaft, wirst du immer wieder auch von den Mitgliedern verglichen mit dem, was du im Bioladen kaufen kannst und wie teuer das ist. Nun auch der Bioladen produziert unter Bedingungen der Ex-Post-Vermittlung. Das heißt, sowas wie, ob der Boden nach so und so viel Saisons noch überlebt oder ob wir dann aus Rumänien die Bioprodukte importieren, weil unser Boden inzwischen kaputt ist, das interessiert keinen. Die Solawi interessiert das aber. Die Solawi sagt, wir wollen den Boden sozusagen nach der Produktion von Gemüse verbessert hinterlassen. Der muss leben und so weiter. Also kann man ihn nicht so behandeln, wie der Markt verlangt, dass er behandelt werden will. Nämlich, egal was es kostet, egal ob der Boden kaputt geht, die ganzen Organismen im Boden sterben, weil sie mit Chemie totgespritzt werden. So funktioniert konventionelle Landwirtschaft. Konventionelle Landwirtschaft ruiniert den Boden, sozusagen. Man könnte auch allgemein sagen, kapitalistische Produktion ist die systematische Zerstörung unserer Naturgrundlagen. Das ist kein Zufall und nichts Äußerliches. Das ist kein Zufall, das ist nichts Äußerliches, das ist etwas Systematisches. Und darin ist der Kapitalismus super effizient. Deswegen habe ich vorhin gesagt, der ist sehr effizient in Zerstörung. Aber sozusagen, man könnte es fast umdrehen, als Nebenprodukt der Zerstörung kommt immer noch was super Tolles raus, zum Beispiel dieser Rechner. Externalisierung, Internalisierung hatte ich eigentlich auch schon gesagt. Externalisierung, alles was auf Kosten drückt, muss raus. Bei der Internalisierung, alles was als Bedürfnis im Gespräch ist, in der Community ist, muss rein. Weil die Commons nicht sagen können oder die Community nicht sagen können, nee, interessiert uns nicht. Warum? Weil Commons davon leben, vom Beitragen. Wann tragen Leute etwas bei? Dann, wenn ihre Bedürfnisse aufgehoben sind. Das heißt, es gibt eine andere Logik, eine andere Dynamik der Einbeziehung und der Internalisierung. Alright, ich habe das auf den Begriff gebracht, Exklusionslogik und Inklusionslogik. Exklusionslogik heißt, permanent produzierst du auf Kosten von anderen oder etwas anderem, also der Umwelt zum Beispiel. Auf der Seite der Commons die Tendenz eher die ganzen Fragen, Konflikte zu inkludieren. Damit sind wir auf der individuellen Ebene, weil das wirkt sich auch individuell aus. Zum Beispiel bei der Exklusionslogik kennen alle strukturelle Vereinzelung in dieser Gesellschaft. Strukturelle Gemeinschaftlichkeit auf Seiten der Commons oder negative Reziprozität. Das heißt, ganz einfach, Käufer, Verkäufer, die haben zwar eine reziproke Beziehung, aber die ist negativ. Der eine will so viel kriegen, wie er kann, der andere will so wenig geben, wie er kann. Positive Reziprozität ist eine Beziehung, eine reziproke Beziehung, die sich gegenseitig sozusagen befördert, unterstützt, besser macht. Da fällt mir immer dieses Beispiel von Star Trek ein. Den Schnipsel habt ihr sicher auch schon Habe ich noch nicht gezeigt. Hast du noch nicht gezeigt? Nein. Musst du unbedingt mal machen. Mach ich. Weil nämlich genau Captain Picard führt da eine Frau rum. Ich und kann es genau erzählen. Soll ich erzählen? Ja, erzähl es. Also es ist ganz natürlich auswendig. Es ist in Star Trek 8. Picard führt eine Frau aus dem 21. Jahrhundert, Lilly, auf der Enterprise herum. Die Umstände sind jetzt so kompliziert, warum die auf der Enterprise ist. Und jedenfalls führt er sie da rum und sie sagt dem Mann, sagen Sie mal, was hat dieses Ding denn eigentlich gekostet? Ich habe Monate gebraucht, irgendwie 100 Gramm so und so zusammenzukriegen. Dieses ganze Schiff besteht da draus. Und dann sagt Picard, sehen Sie, die Wirtschaft der Zukunft funktioniert etwas anders. Bei uns gibt es kein Geld mehr. Ja? Wir produzieren, um uns selbst zu verbessern und die ganze Menschheit. Ja. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und die ganze Menschheit. Und die sitzt dann platt, das wird dann nicht mehr aufgegriffen, das Thema. Aber es ist sehr schön explizit Star Trek 8. Kann ich nur empfehlen. Und dieses, wir arbeiten daran, uns selbst zu verbessern, das fällt mir immer halt bei Inklusionslogik an. Ne? Also es geht um was ganz anderes. Ja? Es geht um uns selbst und unsere Bedürfnisse. Und damit können wir auch endlich unter solchen Verhältnissen, könnten wir unter gesellschaftlich solchen Verhältnissen Verantwortung übernehmen, weil das fiese ist ja. Es wird immer nach Verantwortung gerufen, tatsächlich können wir die aber nicht übernehmen. Ja, überleben können wir sie manchmal auch nicht, ja. Tatsächlich können wir die Verantwortung nicht wirklich übernehmen, jenseits der unmittelbar individuellen Interaktion. Da kann ich sagen, okay, ich kann für ein Kind Verantwortung übernehmen, da passe ich jetzt drauf auf. Aber gesellschaftlich Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die nachfolgende Generation auch noch die Ressourcen zur Verfügung hat, kann ich nicht auf individueller Ebene. Dagegen spricht diese verselbstständigte sachliche Logik hinter auch meinem Rücken. Auch wenn ich es kapiere, kann ich es nicht ändern. So unmittelbar. Sondern wir brauchen andere gesellschaftliche Verhältnisse, die das strukturell können. So, das fasse ich jetzt wie folgt zusammen. Hier ist die Logik, die Exklusionslogik, die individuelle Entwicklung. geht zulasten der Entwicklung anderer immer strukturell ungesehen hinter unserem Rücken. Ob wir es wollen oder nicht. Meistens wollen wir es ja nicht. Wer will das schon? Auf Kosten von anderen zu existieren. Und auf Seiten der Commons, die freie Entfaltung eines jeden ist nicht nur erträglich, sondern die Bedingung, die Voraussetzung für die freie Entfaltung aller anderen. Meine Entfaltung ist die Voraussetzung für die Entfaltung der anderen und umgekehrt. Das ist eine positiv-reziproke Beziehung. So, und damit sind wir jetzt dann bei dem, was ich Kommunismus nenne, also einer gesellschaftlichen Verallgemeinung. Das mache ich jetzt nur noch kurz. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, eine Dreiviertelstunde habe ich ungefähr gesprochen. Man nimmt dir die Zeit im Voraus. Noch ein bisschen, ja. Jetzt die Frage, wie kann man sowas, was ich jetzt auf kleiner Ebene, Gemeinschaft hat ja auch irgendwie sowas Enges. Ja? Also, so wie kann man auch noch diese Problematik, also ich finde, Gemeinschaften haben manchmal auch was Problematisches. Die liegt daran, dass wir dann auch sozusagen darauf angewiesen sind. Also wenn du schon drin bist, dann mit Haut und Haaren. Und das ist ja manchmal auch ein bisschen... wenn man das gesellschaftlich denkt, dann wird es viel entspannter. Dann kann ich auch sagen, okay, ihr macht euer Ding, ich gehe da jetzt raus. Und verliere aber nicht gleich meine Existenzgrundlagen. Sondern gesellschaftlich heißt, ich kann existieren. Meine Existenz ist garantiert, egal wo ich bin, egal wo ich beitrage, egal wo ich mitmache, egal wo meine Bedürfnisse berücksichtigt werden, wo ich gesehen werde. Und das wäre so ein Szenario, ein Netzwerk von Commons, auf der einfachsten Ebene gedacht. Und dieses Netzwerk ist nun schon hier mit verschiedenen Farben aufgemalt, was andeuten soll. Das ist nicht von mir, sondern es kommt von den Ostroms, also von Elinor Ostrom und Vincent Ostrom. Die haben sich nämlich Commons angeguckt, und zwar nicht nur so kleine Commons, sozusagen wo... was weiß ich, 100, 200 Leute sind, die sich noch vielleicht in den Saal packen können, um sich zu besprechen. Wie zum Beispiel die Solawi Bonn. Beim letzten Treffen waren 200 Leute und die können sich noch absprechen, unmittelbar. Aber wenn das so 2000 werden oder großflächig, dann ist das schon schwieriger. Dann bilden sich Strukturen raus, auch bei den Commons. Und diese Strukturen sind netzwerkartig. Also sie sind aber nicht gleichförmig netzwerkartig, sozusagen alle Knoten sind da beliebig verstreut und gleichrangig, sondern sie sind polyzentrisch organisiert. Das ist der Begriff. Polyzentrisch. Das heißt, es gibt Funktionszentren in dem Netzwerk und das sind diese unterschiedlichen Farben. Zum Beispiel, es gibt so Meta-Bereiche, die für andere die Infrastrukturen schaffen, dass die tätig werden können. Infrastruktur-Commons, die Projekte vor Ort, institutionelle und so. Da könnte ich viel zu sagen, soll jetzt aber nicht sein. Wichtig, kann man vielleicht in Diskussion da nochmal Details nachdenken. Genau, kann man nochmal gucken. Wichtig ist, man kann sich das als Netzwerk von Netzwerken, jetzt mache ich eine Textfolie, Netzwerk von Netzwerken, als ein transpersonales Netzwerk von personalen Netzwerken, also ein übergeordnetes Netzwerk von Netzwerken, in denen die Personen vernetzt sind. Ein Netzwerk von Netzwerken. Und dieses Netzwerk hat jetzt zwei Dimensionen, die ich noch mal eben einbringen möchte, die mir wichtig sind. Netzwerk der unmittelbar kooperativ interagierenden Menschen, die bilden sozusagen einen Knoten in diesem Netzwerk, auch in diesem Bild. Daher habe ich jetzt dazu geschrieben, Möglichkeit. Und das ist das, was mir sehr angenehm wäre, dass ich die Möglichkeit habe, ein Commons auch zu verlassen. Weil wir nämlich grundsätzlich als Menschen eine Möglichkeitsbeziehung zur Realität haben. Wir können uns entscheiden, dort tätig zu sein, dorthin zu gehen und so. Bei uns drückt sich das nur als Freizügigkeit aus, die ja auch nicht gegeben ist. Viele Menschen dürfen nicht zu uns kommen, obwohl das eine grundsätzliche, genuine Eigenschaft von menschlichem Dasein ist, hinzugehen, zu wählen, auszusuchen, Möglichkeiten zu nutzen, die wir uns gemeinsam schaffen. So, und diese Commons, also diese Netzwerke in sich, die bilden nun ein überpersonales Netzwerk, die wiederum, theoretisch gesprochen, die gesellschaftlichen Notwendigkeiten abdeckt. Also was für mich individuell eine Möglichkeit ist, ist gesellschaftlich gesehen eine Notwendigkeit. Warum geht das auf? Das geht dann auf, wenn im Durchschnitt die Dinge, die getan werden müssen, getan werden, aber nicht ich werde verdonnert dazu, jetzt an einer bestimmten Stelle das zu tun. Damit erkennen wir auch schon das strukturelle Problem einer Planwirtschaft. Die versucht nämlich sozusagen ein zentrales Matching von Notwendigkeiten und Möglichkeiten zu machen. Ich sage, du gehst jetzt dahin und du gehst dahin und wenn das alles schön geplant ist, dann geht es auf sozusagen. Die Gesellschaft muss ja aufgehen, muss ja kohärent sein. Funktioniert nicht. Haben wir gesehen, erstmal historisch und aber auch logisch kann man sich das überlegen, weil unsere Bedürfnisse ändern sich viel zu schnell. Eine zentrale Planung, auch wenn wir das noch computerunterstützt machen würden heute, geht nicht auf. Sondern die Planung kann nur von den Menschen selber und vom Netzwerk kommen. Das ist sozusagen Planung als Netzwerkeigenschaft. Planung, die als Ergebnis aus der Tätigkeit der Menschen selber hervorgeht. Und diese personalen und wie auch transpersonalen Beziehungen, also Kanten in dem Netzwerk, und das ist jetzt wichtig, die laufen im gleichen Modus der Vermittlung bei den Commons. Nicht bei der Ware zerfiel das in zwei Bereiche. Alles, was individuell ist, das hat mit den Gebrauchswerten zu tun. Alles, was gesellschaftlich vermittelt läuft, hat mit den Werten und mit dem sachlichen Zusammenhang zu tun. Bei den Commons gibt es diese Spaltung nicht. Es gibt zwar die Dimension, also es gibt auch sowas wie Vermittlung, nicht? Es muss ja auch gesellschaftlich klar sein, welche Ressourcen von wo nach wo müssen. Aber die werden nicht über einen sachlichen Zusammenhang geregelt, hinter unserem Rücken gar noch. Sondern die werden selbst organisiert. Ich komme gleich drauf, wie das gehen kann, wenn nicht über Zentralplanung. Drei Eigenschaften. Die dritte ist es. Drei Eigenschaften von so einem Netzwerk. Erstens Skalenfreiheit. Was heißt Skalenfreiheit? Skalenfreiheit heißt, dass so ein Netzwerk nicht gleichförmig ist, habe ich schon gesagt. Das heißt, einzelne Knoten haben mehr Verbindungen zu anderen und davon gibt es wenige. Das sind die sogenannten Hubs, zentrale, wichtige Knotenpunkte. Und dann gibt es sehr, sehr viele, die haben wenige Verbindungen. Und dazwischen gibt es so eine Verteilung. Das ist so eine Verteilung, so eine Kurve. Und der Witz ist, so ein skalenfreies Netzwerk, wenn man einen Ausschnitt aus diesem skalenfreien Netzwerk nimmt, dann hat das die gleiche Form und die gleiche Eigenschaft wie das Gesamtnetzwerk. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil Teilbereiche einer Gesellschaft ja auch für sich funktionieren müssen. Das heißt, also mal ganz plakativ gesprochen, wenn es zu einer Katastrophe kommt und irgendwo fallen riesige Bereiche von Produktion aus, dann wäre es sehr ungünstig, wenn damit die gesamtgesellschaftliche Vermittlung nicht mehr funktioniert, sondern Gesellschaften als Netzwerke sind dann stabil, wenn sie immer noch in sozusagen ein Fallback auf eine kleinere Ebene haben können, die die gleichen Eigenschaften hat wie das Gesamtnetzwerk. Damit sind solche Netzwerke sehr robust und wir brauchen robuste Netzwerke. Gesellschaften müssen robust sein, sie müssen fehlertolerant sein, sie müssen flexibel sein, sie müssen entwicklungsfähig sein. Auch wieder ein Argument gegen Planung, gegen Zentralplanung. Polyzentrizität hatte ich schon angesprochen, diese Ausdifferenzierung der verteilten Zentren, verteilte Selbstplanung. Und jetzt kommt Stigmergie, nämlich die Frage, wie stellt sich das jetzt her, wenn nicht zentral geplant? Was ist Stigmergie? Stigmergie kommt von Stigmata, also Zeichen, Sätzen. Ist eine Selbstauswahl. Ist die übergreifende kohärente Organisation lokaler Handlungen? Kurze Definition. Und bei Wikipedia könnt ihr nochmal nachlesen, insbesondere die englischsprachige Wikipedia ist in dem Fall ganz gut beschrieben. Lokale Zeichen führen dazu, dass Agenten in dem Netzwerk, man kann das ja diesem Agentennetz sich vorstellen, sich an diesen Zeichen orientieren und lokal ihre Handlungen vollziehen. Die müssen gar nicht wissen, was in dem gesamten Netzwerk geschieht. Ausreichend ist die lokale Information. Beispiel, klassisches Beispiel ist Wikipedia. Bei Wikipedia musst du nicht wissen, wie das alles funktioniert und zusammenhängt und dir muss nicht zugeteilt werden, welchen Artikel du schreibst, sondern du guckst in Wikipedia dich um, findest einen roten Link. Ein roter Link heißt, dieser Begriff wäre ganz schick, wenn man den erklären könnte, da gibt es immer noch keinen Artikel zu. Du siehst ihn und sagst, jo, ist ja genau mein Gebiet, könnte ich schreiben. Klickst da drauf, schreibst einen Artikel. Das muss niemand vorher organisieren, sondern du siehst dieses Zeichen, den roten Link, klickst drauf und machst. Damit entsteht sozusagen im Gesamt die Entwicklung einer gigantisch riesigen Enzyklopädie in unendlich vielen Sprachen. die organisiert sich mit Hilfe von solchen Zeichen selbst. Natürlich gibt es das alles noch differenzierter, verfeinerter und im Hintergrund sind Leute, die das administrieren und bla, und es gibt auch Konflikte. Alles klar, mir kommt es aber genau auf dieses Basisfeature an. Lokale Informationen reichen aus, um im Gesamt eine kohärente globale Aktivität zu erzeugen. Hier Beispiel. Hierarchische Systeme könnten dafür ja auch dienen. Das ist eher so nach dem Prinzip, ich sag dir, was du zu tun hast. Altes, freudistisches Produktionsprinzip. Hierarchische Strukturen in den Betrieben. Konsens galt und gilt. Ich will nicht völlig gegen Konsens sprechen, aber ich will schon ein bisschen lästern. Konsens ist für mich auch ein hierarchisches Prinzip. Ist sowas wie, naja, wir setzen uns zusammen und reden so lange, bis wir alle einer Meinung sind und dann machen wir es. Puh, ganz schön anstrengend, erstens. Zweitens, niemals sind alle einverstanden, sondern es gibt immer, wir sind nun mal unterschiedlich, unterschiedliche Meinungen. Aber, naja, gut, dann nehme ich das mal hin. Konsens wird ja auch viel so definiert. Konsens ist nicht, wenn alle einer Meinung sind, sondern Konsens ist dann, wenn niemand mehr widersprechen muss. Ja, aber heißt eben auch, wenn ich nicht widersprechen muss, aber ein Grummeln im Bauch habe, ist das nicht so toll. Dann werde ich mich vielleicht nicht so engagieren. Was anderes ist es, wenn ich mich gar keinem Konsens unterwerfe, sondern genau das mache, was ich tun will. Also dorthin gehe, die Tätigkeit tue, die ich machen will. Mich also selber zuordne, da ist auch die Richtung eine andere. Ja, keine Hierarchie mehr, sondern eine Selbstauswahl, eine Selbstzuordnung. Okay, was kommt da jetzt raus? Was kommen da jetzt für Eigenschaften bei rum? Es kommt zu einer indirekten Selbststeuerung, die auf Bedürfnissen basiert. Es findet ein Fokuswechsel statt. Der alte Fokus ist, da gibt es etwas zu tun. Wie organisiere ich das? Wie mache ich einen Plan? Wie teile ich die Arbeiten ein? Wie sage ich wem, wer was zu machen hat, sozusagen? Ich versuche, die Aktivität selber zu organisieren. Der neue Fokus, die neue Perspektive ist, ich sage nicht, was zu tun ist, sondern ich überlege, was brauchen wir, damit die Aufgabe erledigt werden kann. Und überlasse das den Leuten selbst, dann zu organisieren, wie es getan wird. Ich gucke also eher auf die Bedingungen und vertraue auf die Selbstorganisation. Und das ist ein Perspektivenwechsel. Nicht mehr ich versuche, für andere zu organisieren, sondern ich sage, das werden die schon selber organisieren. Aber sie sollten gute Bedingungen haben. Weil sie dann nämlich sich selber zuordnen und dann mit voller Energie sich reinhängen und so weiter. Und ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich auch solche Prozesse, wenn man dann erstmal sowas hat, wo man die Bedingungen hat und dann auch noch selber entscheiden kann, was man tut, dann kommt richtig auch Energie zustande und dann werden Sachen ganz toll und schnell gemacht. Kommunikative Vermittlung unterschiedlicher Bedürfnisse, Ressourcenbegrenzungen und Ziele. Hatte ich schon gesagt, das kommt durch diese Vorab- Ex-Anti-Vermittlung, also wir reden vorher darüber, wir müssen vorher uns darüber klar werden, wie wir mit den unterschiedlichen Bedürfnissen umgehen. Wieder eine kleine Bemerkung am Rande. Ich kriege manchmal die Frage, die dürft ihr jetzt nicht stellen. Ich kriege manchmal die Frage, ist das nicht eine Gesellschaft, wo es keine Konflikte mehr gibt? Meine Antwort ist, nein, es ist eine Gesellschaft, wo es nur noch Konflikte gibt. Aber nicht mehr Konflikte, die mit Macht ausgetragen werden, weil niemand mehr die Möglichkeiten hat, jemanden anders entweder mit unmittelbar personaler Gewalt oder mit sachlicher Gewalt, zum Beispiel in Form von Geld, zu etwas zu bringen, was er oder sie nicht will. Sondern wir sind sozusagen gezwungen, uns zu verständigen. Das produziert Konflikte, weil wir ja nun mal alle unterschiedlich sind. Damit müssen wir umgehen. Wir werden also Formen entwickeln, wie wir mit Konflikten umgehen. Das heißt, diese Gesellschaft wird sehr reichhaltig und sehr konflikthaft sein, in dem Sinne, dass wir permanent damit umgehen müssen, dass wir so unterschiedlich sind. Aber genau darin besteht der Reichtum. Die Unterschiedlichkeit ist der Reichtum und nicht etwas Falsches. Alright, es gibt keine Trennung von Entscheidung und Umsetzung. Marx nannte das die knechtende Arbeitsteilung. Die einen entscheiden, die anderen die machen. Das auch hat mit diesem Perspektivenwechsel zu tun. Solche Netzwerke sind selbstverstärkend, da tritt dann der Netzwerkeffekt in Kraft. Ab einer bestimmten Größe fangen die an, sich selber zu tragen und man muss sie nicht mehr von außen Energie reinstecken. Ja, da springe ich jetzt schon zur nächsten Folie. Zentrale Voraussetzung Internet. Ich wollte noch irgendwie das Stichwort Internet unterbringen, weil mir aufgefallen ist, steht zwar im Titel, aber ich habe darüber gar nichts gesagt. Macht nichts. Weil Internet ist nichts Besonderes. ja, ist eine Kommunikationsinfrastruktur. Und natürlich nutzen wir die dafür, klar. Aber jetzt blätter ich doch nochmal zurück, weil das war ein bisschen zu schnell. Weil nämlich, mir kommt es noch auf, das andere könnt ihr lesen, auf das hier an, Stick Magic Law. Wird das funktionieren? Also erstmal, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen den Perspektivenwechsel mitgekriegt. Nicht mehr die Sachen organisieren, sondern die Bedingungen organisieren. Nicht mehr für andere denken, sondern die Leute selber denken lassen. Nicht mehr etwas organisieren, sondern die Bedingungen für die Selbstorganisation organisieren. Dann das auf den Begriff gebracht, auf ein Zitat gebracht, ist das sogenannte Stigmergic Law. Das kommt von einem anderen Gesetz aus der freien Software. Dort heißt es, wenn genug Augen in den Code reingucken, dann werden auch alle Fehler gefunden. Übertragen lautet das jetzt, wenn du genug Leute hast, gibt es immer jemanden, der auch alle Aufgaben, die getan werden müssen, tun, die diese Aufgaben tun werden. Alle? Fragezeichen. 100%. Was ist mit den unangenehmen Tätigkeiten? Natürlich wird es die geben. Es wird Tätigkeiten, gesellschaftlich gesehen, geben, die keiner tun will. Aber, Hypothese, das werden sehr wenige sein. Warum? Weil Gesellschaft ist ein Riesensystem mit super unterschiedlichen Menschen. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für Nerds es gibt, die irgendwelche abgefahrenen Sachen machen, wo ich sagen würde, niemals könnte ich die tun. Aber es gibt immer jemanden, der das dann tut. Aber dann bleiben trotzdem noch welche übrig. Keine Ahnung, 1%, 5%, weiß ich nicht, auch egal. Es gibt einen Restbereich von Tätigkeiten, der unangenehm ist, wo keiner Lust zu hat. Was ist denn denen? Nun, wenn, sagen wir mal, 90% quasi von selbst läuft, weil selbst organisiert, wo ich mich nicht und niemand sich drum kümmert, weil sich alle drum kümmern, Selbstorganisation, dann haben wir super viel gesellschaftliche Energie, uns um den Rest zu kümmern und dann zu überlegen, wie gehen wir damit um. Das können wir heute nicht. Heute wird einfach entschieden. Ich bezahle dich. Zack. Du bist armer Migrant, arme Migrantin. Du musst es jetzt, diesen Preis jetzt nehmen dafür, dass du diese oder jene unangenehme Tätigkeit machst. Wir arbeiten permanent mit Zwang. Können wir dann nicht mehr. Aber wir haben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, unangenehme Tätigkeit. Unter Marktbedingungen wäre diese Tätigkeit auch noch ziemlich wertlos, also schlecht bezahlt, aber unter kommunistischen Bedingungen können wir sagen, da stecken wir richtig viel gesellschaftlichen Aufwand rein. Wir leisten uns das einfach, weil wir diese Tätigkeit weghaben wollen. Kann man nämlich niemandem zumuten. Wir wollen sie uns nicht zumuten, also stecken wir viel Aufwand rein, um sie wegzukriegen. Wegzuautomatisieren, wegzuorganisieren, alternative Ressourcen zu finden, ein Beispiel ist immer Handy oder so, seltene Erden, scheiß Bedingungen, um sie aus dem Boden zu holen, kann man über Ersatzstoffe nachdenken, da könnte man die ganze Forschung umstrukturieren, man könnte eine ganze Ersatzforschungslandschaft aufbauen, um unangenehme Tätigkeiten wegzukriegen und so weiter. Also gesellschaftlich hätten wir die Möglichkeit, mit solchen Fragen umzugehen. Und ganz am Ende können wir auch noch unangenehme Tätigkeiten aufteilen. Diese stigmergische Vermittlung funktioniert für große und komplexe Systeme. Sie funktioniert nicht gut für kleine Systeme. Also wenn du 20 Leute hast und so, dann hast du zu wenig Unterschiedlichkeit, zu wenig Leute, damit sich auch für alle Aufgaben jemand findet, der es macht. Also da muss man dann auf kleiner Ebene schon expliziter organisieren, kriegt man aber auch hin. Aber bei großen Systemen kann man darauf vertrauen, dass genug Unterschiedlichkeit da ist, um für die unterschiedlichen Aufgaben Leute zu haben, die sie dann tun, und den Rest kriegen wir dann gemeinsam wegorganisiert. So, jetzt war das mit dem Internet, jetzt noch ein kurzer Vergleich. Ich gehe da jetzt nicht durch, ist schon meine letzte Folie, aber ist irgendwie, kann man sich nochmal versuchen klarzumachen, es gibt sozusagen unterschiedliche Vermittlungsformen über den Markt, darüber habe ich viel gesprochen, ja, Ware als Kern. Plan ist die Alternative, habe ich auch schon mal ein paar Mal gebasht. Und Stigmergie wäre eben diese Form der Selbstorganisation, Selbstzuordnung, die meiner Meinung nach das Potenzial hat, auch gesellschaftlich allgemein zu funktionieren. Lass ich mal so stehen, vielleicht können wir dann darüber sprechen, weil jetzt bin ich wirklich fertig, jetzt kommt nur noch das. Also mein Dankeschön an euch, dass ihr zugehört habt. Und